Hallo und herzlich willkommen. Nee, ich bin der Gebieter. Ich bin auch mal. Bei Hallo Podcast und herzlich willkommen zur 64. Wo ist Stefan? Mann, ich will doch auch nur mal den Moderator hier machen. Hallo und herzlich. Wir gucken mal, du kannst ja, wir machen mal einen Casting. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass ich auch mal eine Folge moderieren darf. Du kannst ja nachher quatschen, wie du willst. Jetzt mal bin ich erstmal dran. Ich will nicht immer der Pocher sein. Nicht der Pocher. So. Du kannst mir aber mal sagen, welche Ausgabe das ist. Nö. Habe ich ja gerade schon gesagt. Hättest du zugehört? Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren. Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Mein Name ist René und ich bin der Mann für die Zahlen ist Stefan. Ja, herzlich willkommen zur 64. Ausgabe, hat René ja gerade schon gesagt. Und den weihnachtlichen Bezug zu kriegen und auch um Aktualität zu gewähren. Oho. Herzlich willkommen, hier sind eure beiden Kingsberries. Oh, das hat so schön gesagt. Wie toll, ne? Und jetzt wisst ihr auch, was wir zurzeit geguckt haben. Merry Christmas. Ja, Merry Christmas. So ist es. Ja, siehst du, und ich wette, dass 90% unserer Zuhörer nicht wissen, wovon wir mit bildungsreichem Hintergrund gar nicht wissen, was jetzt eben... Ja. Was lief die letzten 300 Wochen jeden Donnerstagabend auf ProSieben? Jeden Donnerstag, pam, pam, pam. Genau. Ja. Popstars. Okay. Endlich zu Ende. Stefan, du kannst ja deinen eigenen Popstars-Podcast dann mal genau, nach dieser Sendung aufzeichnen. Richtig. Na, ich bin auch so aufgeregt wegen Weihnachten, weißt du, weil Weihnachten ist vorbei. Weihnachten ist rum, genau. Ja. Also wir können ja ruhig ehrlich sein. Wir haben schöne Geschenke bekommen. Ja. Nur wir müssen hier nicht auf Fernsehniveau. Okay. Nein, also wir haben Weihnachten ja noch vor uns. Ihr habt es hinter euch. Es mit Sicherheit auch jetzt, wir sind zwar am 25. möglicherweise. Vielleicht haben es einige auch Vorsicht bei Eltern oder Schwiegereltern. Ich denke mal, die wenigsten von euch werden im Kreise der Familie unseren Podcast hören. Obwohl wir uns diese Ausgabe zusammenreißen werden, dass man es wirklich auch in der Familie mal hören kann. Ja. Denke ich. Es wird auch musikalisch werden. Weil René hat sein Stylophon. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir gleich. Ich würde erstmal noch zwei, drei Sachen zum Blog. Definitiv. Ja. Und wir haben noch was ganz Tolles für euch. Deshalb ein Gewinnspiel, hat er auch das Mensch, hier. Natürlich. Genau, deshalb auch das Gerät. Wir haben ein tolles Gewinnspiel. Ja. Holt schon mal Zettel und Stift raus. Genau. Dann zu den Sachen im Blog, die wir schnell abhaken, damit wir schnell zu den Gewinnen kommen. Genau. Wir haben einen Kommentar gekriegt, einen russischen Kommentar. Ja. Sehr dubiose Geschichte, weil der Blogbeitrag ist in Deutsch, die Antwort ist in Russisch. Ja. Komisch. Und die E-Mail-Adresse war auch eine deutsche. Ja. Ja, sehr, war schon sehr komisch gewesen. Aber es ging da um einen Beitrag, der einer der ersten Beiträge in unserem Blog war. Und vor allen Dingen wurde dieser Kommentar übersetzt. Ja. Gib uns mal Hintergrundinfos. Ich soll euch Hintergrund nehmen. Genau. Also es geht um die Kindesentführung 1984 in Dresden. Um den Felix Schöck, der seitdem vermisst wird. Einer der ersten Beiträge übrigens im Blog. Habe ich gerade schon gesagt. Wie viele Jahre alt? 2006 war es gewesen. Ja. Im März. Genau. Okay, entschuldige. Ja, du warst gerade so, so. Es ist wirklich so, auch beim Zuhören, dass man vielleicht gerade mit den Gedanken... den mitfahrenden Gast gegenüber vielleicht so jetzt so angestarrt hat, dass man es jetzt nicht mitgekriegt hat, die Info. Deswegen wollte ich es nur nochmal wiederholen. Okay. Gut. Und da gab es schon einige Kommentare und wie gesagt, jetzt vor kurzem, kurz vor Weihnachten, einen weiteren Kommentar in Russisch. Und da hat jemand geschrieben, dass er wohl im russischen Fernsehen eine Sendung über den Fall geschaut hat und sozusagen seine eigene Theorie dort wiedergegeben hat. Und ich glaube, die Grundmessage war, dass den Russen sowas nicht zugetraut wird. Ne? Also wir müssen noch dazu sagen, die Spur führte nach Russland oder führt auch nach Russland. Und somit schon seit über 24 Jahren kämpfen die Schöcks darum, um vielleicht eine Spur von ihrem Sohn wiederzufinden. Ja. Haben wir eigentlich die Familie Schöck schon informiert? Nein. Das sollten wir vielleicht noch tun, denn die Person, die den Kommentar abgeben hat, hat auch ihr Hilfe angeboten. Genau. Wobei ich bin mir nicht sicher, per Handynummer. Ob das... Also, ja, komisch ist schon in einem deutschen Blog, wenn man das lesen kann, in Russisch zu antworten. Das auf Russisch dann zu beantworten. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens noch an Leo. Er weiß jetzt Bescheid. Er weiß, dass er gemeint ist. Ja. Genau. Wir hatten da einen völlig anderen Zusammenhang und Inhalt reingebracht. Ja, zumindest hätte einiges gefehlt. Ne? Wir hatten es mit Google ja mal übersetzt. Ne? Translate.google. Ich hatte es auch mit Bubblefish. Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, dank Leo haben wir den Kommentar jetzt gut übersetzen können. Und ja, willst du noch was dazu sagen? Ne? Nö, dazu nicht. Ich wollte nur noch mal einem anderen Beitrag. Und zwar den mit der neuen Straßenbahn von Bombardier. Mein Lieblingsbeitrag. Flexity, ja. Baby. Stefan hat mir schon ein paar Mal in die Spur geschickt, dass ich ein Bild einfange von dem neuen Straßenverkehrsmittel. Und mir ist dann Tatsache gelungen. Ja, und ich hatte natürlich auch einen kleinen Fauxpas drin, hatte Stefan auch gebeten zu korrigieren. Und zwar stand eine ältere Straßenbahn daneben. Wobei alt wirklich in Anführungszeichen, weil es ist ein recht flottes neues Modell gewesen. Und ich ging davon aus, dass es die Tatra-Bahn ist. Aber Stefan hat welche Firma? Also ich habe nur die Modellnamen. Gibt es dann Hersteller für diese Straßenbahn? Was es dann wirklich war auf dem Bild? Du hast irgendwas geschrieben, GT65. Das ist der Straßenbahn-Typ. Ja. Aber der Hersteller weiß ich gar nicht. Na, Siemens bestimmt, oder? Ja, Siemens stellt ja alles her. Siemens Bombardier, doch, könnte schon... Ohne Siemens wäre also ja quasi... Ich lege da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, ich weiß jetzt nicht. Ja, aber Stefan hatte mir noch mehr Infos dazu gegeben, die hat er jetzt da nicht dazu geschrieben, und zwar die Tatrabahn gibt es gar nicht als Niederflurbahn. Also auf dem Bild war eine Niederflurbahn abgebildet und die Tatrabahn sind die hohen. Für das normale Auge wahrscheinlich auch gar nicht... In den Stufen beim Einsteigen, die ja dann nach und nach abgelöst sein sollen. Genau, durch die fahren aber die alten Tatrabahnen fahren auf den Linien hier nach raus. Es sind aber so gesehen keine alten Tatrabahnen, weil die sind ja auch schon modernisiert worden. Das sind ja sehr neue Bahnen. Ja, aber Tatrabahn ist garantiert jedem, der in der DDR zum Beispiel groß geworden ist, ein Begriff. Ja, Tatra ist übrigens, das wusste Stefan glaube ich nicht, ein Hersteller für Autos auch. Ne? Also das gibt auch... Auch Tatra Busse glaube ich. Das weiß ich nicht, weil es gibt Tatra PKWs und ich weiß, dass Tatras die Staatskarossen von der Tschechien. DDR waren. Ja. Die DDR-Staatskarossen waren auch neben Citroën auch Tatra. Aha. Soweit ich weiß. Ja. Und ich war sogar schon in einem Tatra-Museum, da habe ich nämlich die verschiedenen Tatra-Autowagen PKW-Modelle gesehen. Ja. Und die kommen natürlich dann aus der Tatra. Ein Gebirgsteil in Tschechien. Ne? Die hohe Tatra gibt es auch? Garantiert. Kennst du dich gar nicht so aus? Ja, Erdkunde war Geografie nicht so, hast du mit dem Rücken zur Tafel gesessen. So ist es. Ja. Ich habe das gehasst. Okay. Mit Zeigestock an der Karte. Gut, dann lass uns das auch abhaken, bevor. Ja, auf jeden Fall, wer schöne neue Bilder von der Straßenbahn sehen will, einfach mal im Blog gehen. Genau. Und wenn ich sie das nächste Mal wieder sehe und mehr Zeit habe, werde ich auch reinhüpfen. Ja. Werde eine Station. Die ganzen Neuerungen mal fotografieren. Und werde mal ein bisschen fotografieren. Ich habe gehört, dass dieses Leitsystem, was anzeigt, welche Station demnächst kommt, ist wohl der U-Bahn. Hast du mir das erzählt? Das ist nicht der U-Bahn verpasst, das ist... Also ist der aber sehr ähnlich. Weil man sieht die komplette Strecke der Straßenbahn sozusagen, die diese Linie fährt und dann natürlich auch die nächste Station. Ah ne, Julias Oma hat es mir glaube ich erzählt, man hat mehr Beinfreiheit. Ja. Aber es sind wieder Zwei- und Einzelsitze, wobei die Einzelsitze wohl zum Teil auch so diese Breiten sind, die man auch in den Bussen kennt, wo anderthalb Ärsche drauf machen. Oder ein Dicker. Ja. Nein. Oder so. Ja, breiter sind die übrigens auch. Ach so. Die Bahn. Die Bahn sind nicht breiter. Hast du nicht gesagt, die Spur ist schmaler? Wir haben eine telefonische Störung. Das ist Julias Handy. Ich hoffe, die letzten zwei Minuten haben nicht so... Nein. Die Spur, hast du gesagt, ist schmaler als... Nee, damit war das aber nicht gemeint. Ach so. Sondern die Berliner Straßenbahn. Das ist generell. Genau. Wenn ich zum Beispiel in anderen Städten... Ich sage jetzt mal Chemnitz, dann ist die Spur der Bahn angepasst sozusagen. Sie sind deutlich breiter. Ja. Aber gut, es ist jetzt wie sagt man, natürlich Wissen für Leute, die sich für Bahn interessieren. Ja, vielleicht interessiert sie den einen oder anderen. Ja, aber wir ziehen es mal nicht so in die Länge. Ne? Gut, dann wird das ja noch ein Straßenbahn-Podcast. Genau. Wir gehen über zum nächsten Thema. Ja. René? Was hast du noch irgendwas, was so aus dem Blog irgendwie ist? Aus dem Blog eher weniger. Hast du so ein paar News? News habe ich ja. Habe ich heute gerade gelesen. Dann erzähl mal. Und zwar ab 2009 eine Änderung bei der Berliner Polizei. Und zwar wird die Möglichkeit, bei Ordnungswidrigkeiten in Bar zu bezahlen, abgeschafft. Aha. Das fand ich sehr interessant und auch die Begründung fand ich außergewöhnlich. Achso, von der Regelung ausgeschlossen, muss man noch dazu sagen, sind natürlich Personen, die nicht in Deutschland leben, die dürfen weiterhin im Bar zahlen. Ja. Aber es wurde halt geschrieben in dem Bericht, dass ein hoher Verwaltungsaufwand damit immer verbunden ist, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Ich glaube eher, dass die Angst haben, dass sie die Polizisten das Geld in die Tasche stecken. So stand es nicht da. Aber das ist meine, also. Also, es stand noch als Erklärung da, dass man natürlich der Polizei damit bessere Auswertungsmöglichkeiten gibt. Ah. Und für die Überwachung. Für die Täter ist es auch aus Sicht der Polizei besser, denn wenn du gleich im Bar bezahlst, ist der Fall ja abgeschlossen und so wirst du immer noch wieder dran erinnert, wenn sich das länger hinzieht. Auch eine Taktik der Polizei. Prepaid wäre doch cool. Zeit, hast du einen Guthaben bei der Polizei. Ich habe einen Guthaben. Es gibt ja auch einen Bußgeldkatalog. Ja. Ne? Warum hier meine Kundennummer. Ja. Genau. Ja, also ja, zum Beispiel, ach so, genau, was noch wichtig war in dem Zusammenhang, wer künftig zum Beispiel als Motorradfahrer keinen Schutzhelm trägt oder seinen Hund in einer Grünanlage nicht anleint, muss ebenfalls damit rechnen, dass die Polizei seine Personalien für die Anzeige notiert, ja, was wahrscheinlich bei der Barabrechnung gar nicht der Fall war. Genau. Also und das hat natürlich den Hintergrund, dass man natürlich dann auch irgendwie registriert ist schon, ne? Ja, also das fand ich interessant, weil ich glaube, das wurde doch vor ein paar Jahren erst eingeführt, um das ganze Zeug zu beschleunigen. Ich weiß es nicht, ich bin auch schon in den Geschmack gekommen. Echt? Hast du deinen Hund nicht angeleitet? Und das war aber noch zu D-Mark-Zeiten, ja, und da gab es auch schon die Barzahlung. Echt? Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher. Und da war es übrigens so gewesen, also bei mir war das im Winter, ja, da ist von hier bis zum Kaufpark, wie viele Kilometer sind das? 2, 3? Maximal. Ja, da ist mir die Polizei 3 Kilometer lang hinterhergefahren, weil ich die Leuchtzeichen nicht wahrgenommen habe. Hm. Und ich hatte den... Du hast dich mal hinter Steuer gesetzt. Ich habe den Polizisten nach zu viel Schnee auf dem Autodach gehabt. Und das war halt Grund, mir 3 Kilometer lang hinterherzufahren. Und dann, als ich eingeparkt bin, parkten die halt neben mir. Und ja, und da war es jetzt so, darauf wollte ich ja kommen. Ich hatte keinen Fahrzeugschein bei. Ich hatte zu viel Schnee auf dem Dach. Hm. Und das ist auch doppeldeutig. Nein, lieber auf dem Dach als in der Tasche. Ja. Und dann ging es nämlich darum, um das Bezahlen. Und da war es so, sie sagten zu mir, weil für den Fahrzeugschein, glaube ich, waren das 10 D-Mark und für Schnee auf dem Dach wollten sie auch 10 D-Mark haben und sie fragten, ob ich mich damit einverstanden erkläre, das sofort zu bezahlen und nur einmal 10 D-Mark für den Schnee oder irgendwas. Und den Fahrzeugschein haben sie gar nicht angerechnet. Da hatten sie aber telefoniert, ob das Auto wirklich mir gehört. Ach so. Aber die Sache ist wohl die, dass das Geld sich gar nicht summieren kann, sondern es wird die höchste Strafe davon genommen. Also man kann jetzt, wenn man... Ach so, hatte ich mal gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell ist. Also es ist wohl nicht so, dass wenn ich unangegurtet, besoffen, mit Schnee auf dem Dach, ohne Fahrzeugschein und Führerschein fahre, dass es dann zusammengerechnet wird, sondern dann wird die höchste Strafe genommen und die muss man zahlen. Mhm. Habe ich mal gehört. Also es war mir jetzt so nicht bekannt. Hatte ich zum Glück auch noch nie gebraucht. Aber ja, da fällt mir ein, dass ich im Januar 10 Jahre meinen Führerschein habe. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Jetzt schon mal im Voraus. Echt? Noch unfallfrei? Du musst den ja dann mit 5 gemacht ein haben, Blitzer, so jung wie du aussiehst. Ja, komm, hör mal auf zu Schleim. Wisch ja mal die Schleimspur weg hier. Haben wir das Polizeithema also abgehakt? Ja. Habe ich noch was anderes zu? Und zwar, meine Mutter war in Amerika gewesen. Nein, schon wieder. Und... Nein, die war nur so lange gewesen. Ach so, hattest du ja neulich schon mal erzählt. Ja, und jetzt kam sie ja zurück und konnte mir einiges berichten. Und interessant fand ich die Geschichte mit Zoll. Ich hatte sie schon darauf vorbereitet, dass sie halt wegen Zoll und so, ne? Jetzt wurde auch die Zollgrenze hochgesetzt für Geschenke. Das heißt, man kann jetzt über 400 Euro statt vorher 175 Euro ist die Gefahr vorbei mitbringen. Aber ich fragte sie, wie sie sich nun verhalten hat beim Zoll. Und sie sagte, da war gar keiner. Und jetzt dachte ich so, es kann ja nicht sein, dass kein Zollbeamter da sitzt, weil selbst so, also, die können ja nicht sagen, nö, heute sitzt keiner da. Das heißt, an diesem Tag braucht niemand Zoll bezahlen, wäre ja Blödsinn. Man muss ja immer die Möglichkeit haben, ordnungsgemäß seine Zollgebühren zu zahlen. Der Hintergrund war gewesen, warum kein Zollbeamter da war. Sie ist aus den Staaten bis nach München geflogen und von München nach Berlin. Ach so, und die wussten nur, im Flieger, aus München. Ja, im Flieger von München, Berlin braucht man keine Zollkontrolle machen, ja, ne? Das ist doch cool. Ja. Also sie war sowieso, unter der Grenze, also sie hätte da nicht an die Zollstelle gemusst, aber mir fiel halt so ein, das eigentlich ist es ja ein ordentliches Sicherheitsnetz. Sie hat von ja genau, sie hat aus den Staaten nach München hat sie den Transitbereich natürlich nicht verlassen. Mhm. Ne? Aber ich nehme mal an, dass man in solchen Situationen dann, wenn man was zu verzollen hat, sich irgendwo eine Zollstelle suchen muss. Wahrscheinlich ja, man geht doch selbstverständlich dann dahin. Ja. Aber ich fand nur, wie du sagst, Sicherheitsleck. Ne? Also rein theoretisch ja, so schlimm kann es nicht sein. Kommt man um seine Zoll, wenn man es drauf anlegt, um die Zollgebühren wirklich rum, ohne die Gefahr einzugehen. Dann müssen die Terroristen also, dürfen die keine Direktflüge buchen. Genau, sie müssten quasi einen Inlandsflug ja. Mit drin haben. Das habe ich auch noch nicht. Terroristen, also ich würde mal jetzt jemanden, der Zollgebühren nicht als Terrorist bezeichnen. Nein, ich will da jetzt auch nicht deine Mutter persönlich angreifen. Ja, die Zollterroristen sollten als Flugzeug. Ja, genau. Genau, die ist mir gerade nur in so dem Zusammenhang, fällt mir das gerade so ein. Ja. Hm. Na, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause oder wollen wir schon aufs Gewinnspiel? Ich habe noch eine News, weil du sagst, 2009 ändert sich was. Ach. Ab 2009 dürfen in Berlin die Lokalitäten nur noch Stühle und Tische rausstellen und keine Pilze. Zäune. Und keine Heizpilze. Heizpilze auch nicht? Na, gab es da nicht schon keine immer Ärger? Blumen, keine Blumenkästen, keine Zäune. Ja, und wenn keine Heizpilze, also Stühle und Tische anscheinend nur. Was ich, ehrlich gesagt, eine sehr sinnfreie Entscheidung finde. Weil da stehen mitten auf der Straße dann. Man muss mal in Berlin Mitte im Zentrum sich das, oder auch in München hat man ja auch viele Cafés und so, muss man sich das mal angucken. Mhm. Und viele Cafés und Restaurants macht ja gerade im Außenbereich aus, dass man da abgeschirmt sitzt. Ne? Man hat dann halt so Blumenkästen, das sieht schick aus. Mit den Heizpilzen, das ist gerade in den kälteren Jahreszeiten abends sehr schön. Ja, finde ich schon. Also schneller abholen. Ja, stimmt, Mario. Stimmt, man kann nicht. Ich finde diesen abgesperrten Bereich, also die machen in Berlin-Mitte, machen sich richtig Aufwand. Die legen richtig Paneelen auf dem Boden aus, richtige Holzböden dann und vergrößern nach außen wie eine Terrasse. Also ich finde es eine sehr unsinnige Entscheidung. Und ich bin gespannt, wann die wieder zurückgenommen wird. Sicherlich macht es an manchen Straßen Sinn zu sagen, nee, hier einen Zaun hinstellen ist blöd. Dann bleiben nur noch 2 Zentimeter Fußweg. Aber irgendeine Abtrennung macht ja. Ja, ich finde, das sollte man wirklich im Einzelfall entscheiden. Also da gibt es ja Straßenbauamt oder was. Das kann doch sagen, nee, hier auf dieser Straße ist zu gefährlich, zu viel los. Dulden wir das nicht. Ja, es hat ja sicherlich einen Grund, warum die das abschaffen. Ja. Willkür wird es ja nicht sein, aber ich finde das so zu pauschalisieren, finde ich total ein Schwachsinn. Das siehst du mal, womit die sich beschäftigen. Ja, eben, die haben zu viel Zeit wahrscheinlich. Was war hier, du hattest gesagt, familientechnisch ist ja da auch schon wieder irgendwas im Gang gewesen. Kindergeld? Ach so, ja, da ich weiß ich jetzt nicht. Ich habe es noch gar nicht durchgelesen, ja. Na schön. Ja. Nein, aber in dem Zusammenhang fällt mir noch was ein, und zwar, wenn du sagst, Berlin-Zentrum am Alexanderplatz gilt ja jetzt absolutes Alkoholverbot, ne? Ach, echt jetzt? Ja. Weil der Bereich ringsum den Alexanderplatz sieht ja saumäßig aus. Ja, aber ich sage mal... du arbeitest doch da in der Nähe, kannst du doch mal aus dem Nächsten. Ich sehe aber auch ganz genau, wer diese Saumäßigkeit verursacht. Die alten Omas natürlich. Die alten Omas, die mit ihren Bierpullen da. Ja. Nein, es sind der Alexanderplatz, der lockt eine ganze Menge Leute an. Unter anderem auch viele Obdachlose, ne? Ja. Oder auch welche, die es halt möglicherweise drauf anlegen und sagen, oh, ist doch cool, hier auf der Straße zu wohnen, wenn man dem Fernsehen glaubt. Ne? Mhm. Also sprich, die Richtung Punks und so. Ja, das stimmt. Ja, und viele Touristen natürlich. Wobei, die wollen wir da jetzt nicht... Ich glaube nicht, dass man als Tourist... Bist du schon mal besoffen durch eine andere Stadt gelaufen? Tag als über? Tourist? Ja. Nur weil ich die Stadt nie ertragen kann. Ja. Einige. Ja. Aber es wird nicht der überwiegende Teil sein. Nee, denke ich auch nicht. Ja, und dem wollen sie halt jetzt ein Ende setzen, weil gerade um den... Wer ist der Märchenbrunnen am Alex, oder? Neptunbrunnen. Ah, Neptunbrunnen, Entschuldigung. Hm? Das ist jetzt ein kleiner Weihnachtsmarkt drumherum. Echt, ja? Ich war da schon. Ein sehr, sehr schöner Weihnachtsmarkt mit einem Riesenrad. Ich bin das erste Mal in meinem Leben Riesenrad gefahren. Ach ja? Ja. Leo habe ich nicht reingekriegt. Naja, der macht es dann auch mit 32 Minuten. Hm. 32, so alt bin ich noch gar nicht. Aber nächstes Jahr. Ja, kannst du den blöden Satz ja nächstes Jahr nochmal wiederholen. Ja, sehr schön. Ja. Okay. Noch was zu dem Thema? Oder? Mir lag eben noch was. Achso, ja, wegen dem Alkoholverbot auf der Straße. Also man darf auf der Straße kein Alkohol mehr trinken, ja? Nicht am Alexanderplatz. Okay. Mir fällt nämlich gerade ein, als ich in München war, eine Zeit lang, da war mir es immer sehr komisch, weil da ist es gang und gäbe, dass junge Leute, auch junge Damen, mit einer Bierflasche in der Hand... Echt? Abends durch die Gegend. Ja, das ist da halt so, weißt du, wenn man abends weggeht, ist mir da eben sehr, auch sehr doll aufgefallen, dass da viele junge Frauen mit einer Bierflasche in der Hand, was man hier so in Berlin überhaupt nicht sieht. Mhm. Aber es sind wahrscheinlich regionale Geflogenheiten, keine Ahnung. Ja. Naja. Ja, ich würde sagen, dann machen wir erstmal eine kleine Pause. Feuchten unsere Kehlen. Ja, du hast schöne Musik rausgesucht. Ich habe ein Lied rausgesucht und nach diesem Song, versprochen, geht's dann ans Gewinnspiel. Und zwar der Song, den ich rausgesucht habe, heißt Happy New Year. Oh, passt ja. Passt ganz gut, aber da werden wir auch nachher noch ein bisschen drüber plauschen, denke ich. Und der ist von Wind is Blowing. Und den hören wir uns jetzt einfach mal an. Der kommt übrigens aus dem Podsafe Music Network, was ihr findet unter music.mevio.com. Herzlich willkommen zurück. Wir mussten jetzt ganz schnell aus der Pause zurückkommen, denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, mal Julia beim Arbeiten zuzuhören. Ja. Julia druckt. Der Drucker hört sich nicht gesund an. Man könnte meinen, das ist eine Maschine von ungefähr 1,60 Meter Höhe. Ja. Aber es sind nur wenige Zentimeter. Ja. Da hört man jeden Buchstaben, der gedruckt wird. Ja, wie bei einer Schreibmaschine früher. Ja. Genau. Wir machen auch gleich. Ja, druck mal jetzt ruhig schnell zu Ende. Haben wir Julia eigentlich schon vorgestellt? Ich bin Ravi. Ja, Julia sitzt hier und arbeitet, wie man hört. Zum Inventar. Unsere Redaktionsleiterin. Mhm. Sie tippt alles am Computer mit. Der Drucker klingt aber wirklich nicht gut, würde ich jetzt mal als IT-Mensch sagen. Aber steht sogar was drauf, oder? Ja, drucken tut er toll. Buchstaben kommen raus. Der hämmert jeden Buchstaben einzeln. Genau, und wir machen auch gleich Krach weiter. Ja, denn jetzt wird es musikalisch. Wir haben ja, obwohl, das wisst ihr gar nicht, René und ich, wir haben ja für einen anderen Podcast ein Geburtstagsständchen gespielt. Ach so, und ja. Da hat René schon in voller Perfektion Happy Birthday gespielt. Und an seiner Reaktion wisst ihr schon, dass es ironisch gemeint war. Willst du das Stück mit einflechten? Obwohl, mein musikalisches Können kann ich ja auch jetzt unter Beweis stellen. Ja. Ihr könnt, wenn nicht, hört euch einfach mal den Normcast an. Normcast. Unter welcher Adresse? www.normcast.de würde ich mal vermuten. Sehr gut. Der blog.über.de Podcast ist ja auch unter blog.über.de. Das klingt logisch. So einfach ist okay. Die Welt. Genau. Und zwar, da hatte ich aber das Instrument noch nicht, was ich heute... Da hattest du ein Keyboard genutzt. Das war ein Keyboard, genau. Und zwar das Keyboard... aus der letzten Folge. Mit dem ich eingeschult wurde. Ach so. Wir haben auch in vergangenen Podcasts sogar schon... Nee, haben wir nicht Werke gehört, die damit produziert worden sind. Das war mit einem anderen Keyboard von Christian. Egal. Genau, wir haben jetzt... ein Stylophon. Ein Stylophon, genau. Und zwar... Erklär doch mal, was ist ein Stylophon? Ein Stylophon, wie sieht es aus? Jetzt werden einige Leute sagen, oh Gott. Ich hätte jetzt auf dem ersten Blick Xylophon. Gesagt, ist ein Sternradio. Nein, viele Leute würden vermuten, es ist ein Xylophon, aber es heißt wirklich Stylophon. S-T-Y-L-O. Und zwar heißt es Stylophon, also oder Stylophon kann man auch sagen. Stylophon. Stylophon. Also, genau, das kommt von Style. Und zwar von dem Stylus, ne? Der Stift, das ist quasi ein Stift. Ein Stilo. Das Ding ist aufgebaut wie ein Klavier oder Keyboard. Mhm. Hat eine Metallplatine, auf der quasi die Klavier- oder Keyboard-Tasten abgebildet sind. Und ein Stylus dazu, also ein Stift, der an das Gehäuse gekabelt ist. Und wenn ich eine Taste mit dem Metallstift, mit der Metallspitze so des Stiftes jetzt berühre, macht es ein Geräusch. Ach, Elektronik, ja, ist ihr könnt alle mein C hören. Und ein hohes C. Ne? Keine Werbung im Podcast. Das ist jetzt erst. Ja, genau. So, danke fürs Geld. Kling, kling, kling. So, jetzt mal ohne Vibration. Mit Vibration, ne? Also, man hat auch verschiedene Tonmöglichkeiten. Man kann auch die ganze Geschichte. Ne? Oder man kann das auch. Hier haben wir noch eine andere Tonmöglichkeit. Ja, aber der klassische... Da wären jetzt die Musikfans feuchte Augen bekommen. Genau. Und Stefan, ich kann ja mal kurz zur Einstimmung des Gewinnspiels, mit dem wir gleich loslegen werden. Jetzt kommt nämlich ihr ins Spiel. Nee, noch nicht. Ich würde sagen, ich spiele dir einfach mal was vor und du versuchst es zu erraten. Und zwar werde ich mal eine Ich spiele einfach mal. Es wird jetzt ein bisschen holperig, ja. Aber um nicht zu sagen peinlich. Ich weiß, dass Stefan das sofort an den ersten Noten erkennen wird. Warte mal, ich habe schon Sicherheit mit einem Spickzettel gemacht. Vielleicht kann ich den ja dazu nutzen. Ja genau, da haben wir es. Okay, alles klar. Passt. Stefan, sobald du weißt, was es ist, sagst du einfach Bescheid. Ich sag nur Fernsehen. Okay, das war jetzt erstmal die Tonprobe. Und jetzt geht's los. Ich wette, ich weiß, was kommt. Stopp! Unter uns. Nein! Habe ich noch nie geguckt. Sehr schön. Du hast es super gemacht und es ist natürlich meine Lieblingsserie. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Echt, du sagst, wir können es rausschneiden, Stefan. Das können wir jetzt alles noch rausschneiden, sicherheitshalber. Ja? Wenn dir das zu peinlich ist, kein Problem. Hallo, ich stehe dazu. Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist ja die Sendung, Top. Die nie geguckt wird. Keiner guckt sie, aber die Quoten stimmen. Wobei ich sagen muss, hier lief auch mal um 19:45 Uhr der Fernseher in letzter Zeit. Man kennt ja die Anfänge und dann hat man den besten Vergleich, wenn man halt so ein bisschen ein Loch dazwischen hat. Und die legen sich ganz schön technisch so... sie ist sehr gewachsen, die Serie. Ja, also sie und ein Tipp für alle, du hast ja auch ein digitales Aufnahmegerät. Ja. GZSZ guckt sich besser ohne Werbung. Dann dauert es nämlich nur 20 Minuten. Ja. So wie jede andere Fernsehsendung auch. Okay, Stefan, dann versuchen wir mal das hier. Oh, warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Ja, okay. Hast du erkannt? Gib mal einen Tipp. Der Mann kann mit Büroklammern alles. Der Mann kann mit Büroklammern alles? Das ist nicht mehr... Das kennt Stefan nicht? Ich kann das auch nicht. MacGyver? Ach, habe ich nie geguckt. So ein Rotz. Oh, jetzt habe ich alle MacGyver-Fans beleidigt. Ja, allerdings, es tut mir leid. Okay, dann... Mach mal Knight Rider oder einen schrecklichen Familie. Knight Rider war, glaube ich, irgendwie so... Knight Rider, da muss man mal in einen anderen Tonmodus gehen. Ja. Oder? Kommt schon in etwa. So in der Art war es gewesen. Und dann mal noch eine andere Fernsehserie. Mal gucken, ob du die erkennst. Warte mal, ich muss mal, das ist ein bisschen schwierig hier. Mit dem Stift hier so an der kurzen Leine, aber wir haben es gleich nochmal. Ich habe eine Vermutung. Viele haben schon erkannt bestimmt. Und? Achso. Ja, die musst du ja kennen, stimmt's? Das ist das A-Team. Ja, genau. Ja, gut, das A-Team. Kennst du aber die Sendung, oder? Ja, na klar. Die Serie kenne ich mit dem einen Schwarzen. Ich habe noch was du möglicherweise kennst. Ja. Das war immer ein bisschen so, da habe ich mir nicht so viel zu aufgeschrieben. Maike Amado, sag ich dir. Ja, genau. Sehr gut. Die Mini-Playback-Show. Das war eine Sendung, wa? Das ist, wie gesagt, ein Stylophon. Hintergrundinfos dazu. Das Stylophon wurde, ich hatte irgendwie 1923 oder so im Hinterkopf, wurde es erfunden. Oder? Alle Infos in den Shownotes, beziehungsweise auf Wikipedia.de. Also es ist ein Synthesizer, der 1967 erfunden oder sein großes Erwurf. Also Stylophone gibt es schon sehr, sehr viel früher, aber das ist aus den 60er Jahren, da ist es nochmal groß geworden. Es sieht auch optisch so aus. Ne? Wie aus den 60ern. Es gibt auf jeden Fall einen Beitrag noch dazu. Das ist, wenn man das so auf die Seite stellt, könnte man echt denken, so ein Sternrad. Also es ist von der Größe, Fernbedienung. Und es spielt sich halt wirklich, also man kann dadurch, dass man hin und her rutschen kann, kann man schnell mal irgendwie irgendwelche Lieder spielen. Ne? Mhm. Ja, schön. Ne? Also man kann viel probieren. Also man muss gar nichts im Kopf haben, man kann Ah, deshalb hast du das. Das hättest du jetzt nicht sagen können. Nein, so man muss nicht gemein. Viel im Kopf haben. Jetzt wisst ihr, liebe Zuhörer, warum ich so ein Teil nicht habe. Ja. Genau. Oder hier. Es war ja ein schönes Fettnäpfchen. Ach, egal. Okay, also. Aber wenn du schon dabei bist, dann kommen wir jetzt natürlich zum Gewinnspiel. Genau, weil ich gerade so drin bin beim Spielen. Wir haben tolle Preise. Ja, und hat, da bin ich richtig neidisch. Uns wurden zur Verfügung gestellt 2 Amazon-Gutscheine von einem. Wir haben ja schon einen Beitrag darüber gebracht, über eine Internetseite. Genau, und zwar ist das www.amexio.de. Ich möchte uns bei Marco nochmal bedanken, dass er uns das zur Verfügung stellt. Ich bedanke mich bei dir, weil du das organisiert hast. Ja. Und bei Marco. Aber Marco hatte den Vorschlag gemacht, aus einem 10-Euro-Gutschein einen 20-Euro-Gutschein zu machen und einen 10-Euro-Gutschein dazu zu geben. Wahnsinn. Also vielen Dank nochmal dafür. Und das wie heißt, kommt ihr an den Gutschein? Ja. Ihr müsst raten. Ich gebe jetzt mein Bestes. Ich werde jetzt die Melodie einer Fernsehserie spielen. Und ihr müsst herausfinden, wer es ist. Ja. Das Warm-up haben wir ja schon gemacht gerade. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt warm. René, ich drücke dir die Daumen. Jetzt kommt das Supertalent. Jetzt muss ich mal. Das Supertalent, warte mal. Jetzt, ich habe die Melodie gerade nicht so im Kopf. Ich muss noch mal ganz kurz. Okay, alles klar. Dann werde ich jetzt die Melodie mal anspielen. Genau. Und Trommelwirbel und los geht's. Oh, siehst du, da geht's nämlich schon los. Also nochmal, ich mach mal. Also den Anfang, habt ihr's ja schon. Aber da habt ihr auch mehr Chancen, das rauszufinden, weil ich spiele es noch nicht zu oft. Ist noch Übung? Genau, so ungefähr war übrigens auch das mit dem Happy Birthday, ne? Also wir können dazu sagen. Achso. Okay, ne, ich mach nochmal. Ich glaube, die richtigen Fans haben es erkannt. Also einige Noten haben schon gestimmt, das habe ich gemerkt. Echt? Ja, ja, also wenn ihr es rausfindet, ist eine Fernsehserie. Ihr findet einen Tipp, um welche Fernsehserie es sich handelt, auf www.amexio.de. Dem Gutscheinportal. Genau, also da findet ihr nochmal einen Tipp. Wir können leider keinen Tipp geben. Nee. Wie heißt der Typ eigentlich, der mit dem Hängerauge hier, der Karl? Weiß ich nicht. Hoffmann? Abend? Nee. Nee, keine Ahnung. Okay. Mittagmeier? Nee. Nee. Ist ja auch wurscht. Ja, also wie gesagt, versucht es rauszufinden. Stefan kann ja nochmal die Kontaktmöglichkeiten nennen. Ich mache es nochmal im Hintergrund einmal. Na los, sag mal die Kontaktmöglichkeiten. Die Kontaktmöglichkeiten, ja. Okay. Also, die Kontaktmöglichkeiten. Schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de, nutzt das Kontaktformular im Blog oder kommentiert fleißig. Oder wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns anruft, direkt auf unserer Mailbox unter Berlin. Ja. 030-202-368-03. Und ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich es mal sagen soll, aber René sitzt die ganze Zeit vor mir und hat die oberen 10 Knöpfe seines Hemdes auf. Und nichts unter. Und ich fühle mich hier sexuell belästigt. Ja. Ich aber hatte, jetzt hat bevor du kannst auch keine Hose an. Nee, also. Nee, das Problem ist. Aber weil du das gerade sagst, weißt du, was mir heute in der U-Bahn passiert? Nein. Ich sitze da so, da wundere ich mich, warum die Leute alle so lachen und dann gucke ich so nach links und dann steht so von Weitem einer so richtig mit Lederklamotten. Ja. Und aber von der Schulter angefangen mit Lederklamotten bis zur Unterhose quasi. Ja. Und das war's dann mit Klamotten. Echt? Ja. Kein Schlipper an? Naja, doch, irgend sowas aus Leder, kenne mich ja nicht aus. Ach so. Echt? Aber mehr viel war da nicht. Aha. An den Beinen zu sehen. Aha, ja. Er hat natürlich sehr für Erheiterung gesorgt. Das glaube ich, ja. Und der U-Bahn-Fahrer hat dann beim Aussteigen sogar gehupt. Echt? Ja, hat ihm hinterher. Sehr schön. Nee, ja, wie gesagt, ihr könnt auch Spaß haben. Ja. Ihr könnt euch zum Beispiel ein Buch über Lederklamotten bestellen, wenn ihr den Amazon-Gutschein gewinnt. Also einfach euren... Wer gewinnt denn? Eure Vermutung. Ich würde sagen, das losen wir dann aus, da wir 2 Gutscheine haben. 2, ja. Nein, den 20-Euro-Gutschein. Und den 10-Euro. Und ich glaube, das kam vorhin nicht so rüber. Ach so, ja. Also, 2 Leute gewinnen. Wie gesagt, den Tipp findet ihr auf der Webseite www.amexio.de. Ja, wir würden auch gerne einen Tipp geben, aber wie gesagt... Kann es nicht. Nee. Wie heißt eigentlich die Spielkarte mit dem A? Bube? Hm. Okay, ja, egal. Ja. Ich sag nur Salat. Alles klar. Wie gesagt, schickt uns eure Lösung. Ich mach's noch einmal ganz kurz. Wenn wir jetzt wirklich nicht, ist jetzt das letzte Mal. Ich fühle mich gerade, als wenn ich neuen live gucken würde. Ja, genau. Der Buzzer. Jetzt gleich nach dem Lied haut der Buzzer zu. Ich wette, jetzt, wenn ich das letzte Mal spiele, habe ich es drauf und. Es war super. Ja. Ja, also ihr, wenn ihr Fans seid, kennt ihr es. Wie lange haben die Leute eigentlich Zeit? Ich würde mal sagen... So schnell wie möglich. Bis zum nächsten Podcast. Ja. Und zwar, naja, wir... warte mal, lass mich mal überlegen. Ich würde sagen, bis zum 3. Januar. Weil das reicht heißt, für unsere nächste Aufzeichnung. Das wäre in der nächsten Aufzeichnung. Genau, okay. Da wird der Gewinner gezogen. Also bis zum 3. Januar. Oh, da muss ich anhalten. Ja. Das am besten ist eine Woche. Ja, nochmal alle Fernsehserien durchgucken, die von 1978 bis 91 gelaufen sind. Genau. Dann würdet ihr wahrscheinlich einen Treffer landen. Richtig. Okay, ja. Wunderbar. Ja, was ganz wichtig ist, hätten wir jetzt fast noch vergessen. Wir haben nämlich ein Geburtstagskind hier im Raum. Wieso, wir sind auch noch gar nicht am Ende. Ja, aber fast schon. Und auf jeden Fall müssen wir Julia auch nochmal im Podcast gratulieren. Ja. Ne? Julia ist 25 geworden letzte Woche. Gefühlte 25. 25 vor genau 7 Jahren, 8 Jahren, 9 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Danke. Genau. Kann ich mir eigentlich schon, ja. Das Zimmer ist hier voll mit Geschenken. Ja. Ich sehe jetzt mal die Dolly Parton mit CD. Ja, und Dolly Buster daneben, das ist mein Geschenk. Ich kriege nämlich auch noch. Kalender, okay. Und hier ist noch Katie Melua. Ja, sehr schön. Lauter Weihnachtsmänner und viele Blümchen. Ja. Das muss sogar Stefan hat sich hier mit Blumen nur hergewagt. Ach so? Wir haben nämlich gestern noch ordentlich gefeiert. Ja. Wir sind quasi ja noch Restalkohol. Ja, ohne Restalkohol wäre das ja ein bisschen flüssiger gelaufen. Ich glaube, da hätten die Leute es nicht so schwer gehabt mit dem Gewinnspiel. Ja. Naja, egal. So. Ja, wenn das jetzt die letzte Sendung im Jahr ist, müssen wir eigentlich auch noch so mit guten Grüßen. Ja, grüßen möchte ich auf jeden Fall die Annika und die Heike. Von denen die einzigen beiden eine Weihnachtskarte, die ich geschickt habe. Richtig, genau deshalb. Und deine liegt hier. Ich wusste deine Adresse nicht. Natürlich. Ohne Scheiß. Ich, ja, erzähl. Und dann möchte ich natürlich noch, darf man den Namen eigentlich sagen? Also, du hast es so ordiniert, ne? Weil ich habe von denen vorhin auch eine Weihnachtsmail bekommen, diese blauen Pillen herstellen. Echt, dann, sie schicken Weihnachtsgrüße. Ja. Echt jetzt? Vom Kundenservice. Dann. Hier, Stefan, ich will es dir nochmal zeigen. Das ist die Weihnachtskarte. Echt, das ist wirklich eine Weihnachtskarte. Da steht Stefan... Jetzt hätte ich fast meinen Nachnamen gesagt. Ja. Ah. Ich habe nur deine Adresse nicht gewusst. Ein Weihnachtsbaum mit Mütze. Und Socken über den Kamin. Kann ich sie dir gleich mitgeben? Dann schreibe ich dir auch noch was auf. Sehr schön. Dann möchte ich an dieser Stelle auch noch... Die Adresse raufschreiben, dann kannst du sie schicken. Ja, ich würde sie dir wirklich gern schicken. Also, du kannst mir deine Adresse... Du kennst doch meine Adresse. Nein, ich habe sie wirklich nicht. Ich würde deine Adresse dann hier raufschreiben und ich schicke sie dir trotzdem per Post. Das klären wir aber nach dem Podcast. Ja, machen wir nach. Also, dann möchte ich an dieser Stelle auch René und Julia grüßen, weil ich habe von denen auch eine Weihnachtskarte bekommen, denke ich. Ja, ja, ich vermute auch, ja. Genau. Und wie gesagt, das Team mit den blauen Pillen für die nette Weihnachtsmehl. Und da, apropos Pillen, da fällt mir ein, ich habe, als ich nach Weihnachtsgeschenken gesucht habe, habe ich natürlich bei Amazon mal geguckt und da bin ich so auf Tabletten Döschen hier so, kennst ja bei Leuten, die Tabletten nehmen, genau, eine Pillendose so, wo nach Tagen eingeteilt ist und so. Und es gibt doch bei Amazon so eine Anzeige, Kunden, die den Artikel gekauft haben, haben das und das gekauft. Ne? Und jetzt rate mal, was Leute kaufen, die Pillendose gekauft haben. Nein? Ich würde sagen, die brauchen bestimmt also ist sehr eine Uhr oder sowas. Nein, und zwar haben die Kunden gekauft eine Nasenhaarschneidemaschine. Echt? Also das finde ich mal logisch und sinnvoll. Ich habe das nicht. Du hast nicht zufällig da geguckt, wo die bestellten Artikel, die du selber mal bestellt hast? Nein, das war nicht mein Einkaufswagen. Okay. Ja, das fand ich sehr witzig, muss ich noch loswerden. Ja. Und da müssen wir natürlich noch Hardy und Konsorten grüßen. Hardy und Harriet, weil die haben uns ihre Meerschweinchen im Blog zur Verfügung gestellt. Ach so. Hm. Da gab es ja an Heiligabend ein schönes Bild mit Meerschweinchen und Weihnachtsdeko. Ja. Sehr schön. Genau. Das fand ich sehr nett. Und 2009 steht vor der Tür, René. Ja. Wollen wir es reinlassen? Ich würde sagen, ja, wir lassen es rein. Ja. Wie war so rückblickend dein Jahr gewesen? Hast du ein paar Highlights gehabt? Sehr schnell vorbeigegangen. gab Sachen, wo... Highlight war natürlich die Fußball-EM. Okay. Hast du persönliche Highlights gehabt? Persönliche Highlights? Ja, da gab es schon das ein oder andere. 60. Podcast zum Beispiel. Da gab es irgendwelche Niederlagen? Niederlagen? Ja, es gab immer Auf- und Abs, natürlich. Okay, aber ist ja gut, wenn man die Niederlagen nicht so im Kopf hat, dann scheinen sie zumindest nicht so vordergründig zu sein. Also, dass du wirfst den Blick zurück auf das letzte Jahr und kannst es mit einem guten Gewissen abschließen. Ja, es gibt schon einige Dinge, die wahrscheinlich hoffentlich besser werden im nächsten Jahr. Du hast also eine Menge vor. So kann man sagen. Ja. Also ich Lass dich überraschen. Ich habe auch eine Menge vor und ich hoffe, dass ich das eine oder andere davon umgesetzt kriege. Ja. Es sind ja auch ein paar Sachen gewesen, die wir zusammen machen wollten, die nicht geklappt haben. Richtig, das war zum Beispiel ein negatives Highlight. Ja. Aber das können wir ja lassen. Also es wäre eine schöne Sache geworden. Also ein Highlight fällt mir da noch ein. Natürlich die super große Party im Sommer. Ja, die natürlich auch jetzt den Start gesetzt hat für kommende Partys. Ja, hohe Maßstäbe gesetzt, da müssen wir uns dran halten. Auf jeden Fall. Also das wird dieses Jahr auf jeden Fall kommen, genau. Ja. Ja, ja, und dann mal gucken, was wir noch gemeinsam auf die Beine stellen. Aber ich denke, da wird noch das eine oder andere auf uns zukommen. Und ich hoffe auch, dass ihr einiges vorhabt im neuen Jahr. Ihr könnt uns ja schreiben, was habt ihr euch vorgenommen fürs nächste Jahr und was denkt ihr, was ihr auch wirklich umsetzen könnt. Ja. Kommen wir die Standardsachen, Rauchen, Aufgeben. Ja, wie komisch ist immer, dass es zum Jahreswechsel kommt. Ne? Auf welches ja, das ist immer so die Zeit. Aber vieles hast du denn alles erreicht, was du dir vorgenommen hast, dieses Jahr? Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht, aufgrund der Masse an Sachen, die auf mich einstürzen jährlich, ist, es gar nicht ist nichts Sortiertes gewesen. So. Aber ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, wirklich zu fürs kommende Jahr konkret wirklich zu sagen, das möchte ich umsetzen. Ne? Dass ich dann quasi zurückblicken kann und sage, ja, das habe ich mir vorgenommen, das hat geklappt. Also letztes Jahr war auch sehr ereignisreich, war ist eine Menge passiert und so und sehr gute Sachen. Ein großes Ereignis steht ja bei euch nächstes Jahr an, aber das sagen wir an dieser Stelle noch nicht. Wenn du darauf anspielst, was jetzt im Blog schon auch andeutungsweise zu lesen war? Stimmt, aber ist schon länger her. Ach so, nein, ach, du meinst noch was anderes. Ja, siehst du, das ist es. Es sind so viele Sachen. Ja, richtig. Julia guckt jetzt ganz böse, weil René hat gerade nicht dran gedacht. Zwei Sachen stehen an, genau. Also einmal natürlich würdest du sagen? Im sehr privaten Bereich ja. die Anerkennung der gemischtgeschlechtlichen Beziehung. Der jahrelangen... Treue. Ja, genau, also da wird jetzt kommt es zu einem Abschluss. Das wird jetzt zugeschnürt, für immer verbunden. We make the deal. Ja. Ihr habt die Modalitäten, habt euch jetzt geeinigt. Genau. Und ja, dann wie im Blog auch schon angedeutet war, wird natürlich für Julia nächstes Jahr ein großer Schritt anstehen. Jetzt Stefan guckt ganz... Ja, man muss auch zwischen den Zeilen lesen. Julia macht aus Spaß ernst, was ihre berufliche Karriere angeht. Stefan überlegt, welcher Beitrag war es? Ja, meinst du, wir waren zum Spaß beim Arbeitsamt gewesen und haben dieses Seminar in Anspruch genommen? Ach so. Genau. Also aus der Nebenberuflichkeit, wo die Hauptberuflichkeit. Die Selbstständigkeit. Ach so, na, da kann man natürlich Julia nur alles Gute wünschen und ja. Richtig. Dass du da voll einschlägst. Und, ja, der blog.über.de wird eine GmbH. Nur, ich dachte eine AG. Ja. Wir gehen an die Börse. Eigentlich, wenn jeder Zuhörer eine Aktie kaufen möchte, kann das gerne tun. Also, wenn ihr da Wünsche habt, dann kommt auf uns zu. Kein Problem, wir können drüber reden. Ja. Genau. Hast du noch was für nächstes Jahr? Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr und ihr uns zuhört, nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Mhm. Und dass ihr, wie gesagt, auch in eurem Leben euch irgendwelche Sachen setzt und die ihr hoffentlich erfüllt, erreicht man nicht. An der Stelle entschuldige ich mich mal für René, weil er unhöflich ist und isst während des Podcasts. Ja, ich habe die mir hier angebotenen Ferrero Küsschen, die du Julia mitgebracht hast, habe ich mir mal gerade eins von genommen. Sehr gastfreundlich, Julia. Ja. So ist es. So. Ja, dann bleibt uns nur noch allen Lesern, Hörern und allen sonstigen Fans von blog.über.de einen guten Rutsch zu wünschen, wenn ihr nicht schon reingerutscht seid. Ja. Und natürlich alles Gute für das kommende Jahr, dass alle eure Vorhaben in Erfüllung gehen und dass ihr natürlich gesund bleibt. Das ist, glaube ich, heute das Wichtigste. Ja, Stefan, da möchte ich auch dir nochmal danken, dass du das hier alles so mitmachst. Ja. Und dass du einen sehr großen organisatorischen Part auch übernommen hast. Wieso? Habe ich irgendwas gemacht für den Podcast? Du bist, was die Black Stories betrifft, ganz vorne mit dabei. Ach so. Du bist, was den Schnitt unseres Podcasts betrifft, hast du das komplett übernommen? Ja. Ja. Was machst du eigentlich? Ich stelle hier Räumlichkeiten zur Verfügung. Ach so, weißt du? Ja, stimmt. Locations sind auch nicht. Müssten wir sonst anmieten. Ja. Stimmt. Ja. Gut, dann haben wir uns jetzt genug gegenseitig, denke ich, schöne Worte zugeworfen. Denke ich auch. Dann, wenn es am schönsten ist, soll man auf. Ja. Ja. Ne? Und wie gesagt, großen Dank nochmal an euch und ja, mit einer Träne in den Augen vor Rührung. Genau. Das war die letzte Folge vom Podcast. In diesem Jahr. Ja, Spaß beiseite, Ernst aus der Ecke. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und denkt an das Gewinnspiel, bis zum 3. Januar habt ihr Zeit. Genau, und bis zum 3. Januar. Ja, nee, versucht's nochmal. Das lässt ihm keine Ruhe. Ja, es ist frustrierend, aber nochmal. Ja, I did it. Und dieses Jahr noch. Ja. Ja, habe ich ja noch ein Highlight dieses Jahr gehabt. Das Gute an dem Podcast ist, denn wir haben jetzt die letzten 4 Stunden rausgeschnitten, wo der Nee jetzt geübt hat. Alles klar. Genau. Also, damit verabschieden wir uns. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Jahr, 2009. Hörst du drin? Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Ich glaube, willst du was trinken? Ein Sekt? Ja, wenn ein Sekt, ich muss Auto fahren. Ein Rotwein. Bier. Wir haben nicht alkoholisches da. Das ist scheiße. Aus dem Wasserhahn kommt Shampoos. Ja, hier, die Blumen sind auch in Shampoos. Eher Blumenwasser kannst du haben. Ja, Wasser mit Blumen. Willst du Wasser mit Blumen schon noch? Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.